Wenn du die Bibelslinie nicht an, Yom Kiyama, wirst du es bereuen. Ich werde dich nicht zwingen, ich werde dich auch nicht töten, ich werde dich auch nicht. Kein Problem, Allah Akbar. Lies selber. Allah muss es nicht. La haula wa la quwwata. Wenn du guckst, subhanallah, die Kommentare, wenn du liest unten, was die Leute so sagen, der eine sagt, ich werde es verbrennen, der andere sagt, soll jemand versuchen, mir das aufzudrehen, dann wird das sehen. Ich denke, dahinter sitzt irgend so einer mit so einer riesigen, fetten Brille, Alter. Soll einer versuchen, mir. Allah. Und Beleidigungen und dies und das. Man merkt sofort, dass die Leute keine Ahnung von Demokratie, Demokratie haben. Sie haben keine Ahnung, was Demokratie ist. Ein Demokrate. Jetzt sagen die Leute, die Bibel und Taurat und Koran und diese ganzen Bücher und von dem, keine Ahnung, Dalai Lama das Buch und von Genghis Khan, alle diese Bücher sind gleich. Die Leute können ihre Religion interpretieren, sie können aufrufen, also wie sagt man, für ihre Religion werben, verteilen. Das ist kein Problem, jeder macht, was er möchte. So dann denkt ein richtiger Demokrate. Wir sind aber keine Demokraten, weil Demokraten sind Kuffar. Wir sind Muslime. Wir sagen, nur den Islam wird Allah subhanahu wa ta'ala als seine Religion akzeptieren. Ja? Wir sagen das. Allah, egal ob es den Leuten passt oder ob es den Leuten nicht passt, ja? Wir sagen das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist, ja? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Wer eine andere Religion will als den Islam, ja? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Sie wird niemals. Len ist die Zukunftsform. La ist jetzt. Nicht. Nein. Lem ist nicht passiert. Oder es passiert nicht. Ja? Und Len für die Zukunft. Ja? Allah wird niemals eine andere Religion als den Islam annehmen. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Wer eine andere Religion als den Islam will, ja, sie wird von ihm niemals angenommen werden, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und يَوْمُ الْقِيَامَةِ, am jüngsten Gericht, wird er von den, zu den Verlierern gehören. Aywa. Aber inshallah ta'ala, wir machen unseren Weg, unsere Sache weiter. Alhamdulillah, es wird immer so Analphabeten, so richtige Analphabeten, irgend so eine, Allah, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Aywa. Sowas von zurückgeblieben, ja, wie sollen sie alle schlechten bieten? Ich schaue mir das an, ich sage, Alhamdulillah, wenn alle unsere Feinde so wären, dann hätten wir kein Problem. Wallah, gib ihnen einen Viertel Wein, stellen und den kannst du vergessen für die nächsten. Wallah, der wird dich in Ruhe lassen, mit dem wirst du keine Probleme haben. Ja? Sogar ein evangelischer Pfarrer. Ich habe heute gelesen, wisst ihr, was er sagt? Ich sage, das ist nichts Rechtswidriges. Also die Leute verstoßen nicht gegen das Gesetz, indem sie für ihre Religion werben und Korane verteilen. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Okay, wollen wir mit unserem Vortrag beginnen, dass wir nicht vom Thema ablenken, ja? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Heute werden wir inshallah ta'ala weiter mit unserem Vortrag machen, also über die Eigenschaften der Munafikin, der Heuchler. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt vier Gruppen von Menschen im Koran. Welche sind das? Muslime, die Heuchler, die Mushrikin und die Ahlul Kitab. Ja? Die Mushrikin und die Ahlul Kitab und die Munafikin sind in Wirklichkeit Kuffar. Ja? Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, Allah nennt zwei Gruppen im Koran, entweder Muslim oder Kafir, das stimmt. Ja? Aber mit dem Tafsil, was ist Tafsil? Also Erläuterung, dass er detailliert das Kafir erklärt. Unter den Kuffar haben wir drei Gruppierungen. Die Ahlul Kitab, die Munafikin, die sich dem Islam zuschreiben, aber im Herzen ihren Kuffar hätten. Und die Mushrikin, die Götzendiener aller Religionen außer Juden und Christen. Versteht ihr nicht? Deswegen Juden und Christen haben einen besonderen Status im Islam. Und die Munafikin haben auch ihren eigenen Status im Islam. Und die Mushrikin haben auch einen bestimmten Status im Islam, und die sind alle also in der Scharia nicht gleich. Es gibt einen Unterschied zwischen denen. Ja? Wir reden, wie gesagt, über Munafikin. Wir haben bis jetzt, wie viele Vorträge gehabt? Fünf? Das ist der fünfte Vortrag. Mit der Hutba zusammen. Okay, inshallah. Wir werden versuchen, inshallah, eventuell heute und noch am Mittwoch noch einen Vortrag zu machen. Dann sind wir fertig mit diesem Thema, mit Allahs Erlaubnis. Die Brüder, die bis jetzt nicht dabei waren oder das nicht haben, der Bruder wird, kann euch das... Oder alle Brüder haben diese ganzen Dinge, diese Kopfhörer und diesen ganzen diese iPhones, diese Bluetooth und so, und kannst du alle schicken. Die haben alle Teile. Ich weiß, es ist anstrengend, einen Vortrag zu hören. Aber anders geht es ja nicht. Es geht nicht ohne Vorträge. Wenn du etwas lernen willst, musst du dich hinsetzen und hören. Du musst auch nicht sitzen, du kannst fahren. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Heute ist der 30. Punkt oder die 30. Eigenschaft von den Munafiqin. Al-Halef, Al-Kadib. Wenn sie schwören, sie schwören auf Allah, sie schwören bei Allah und dabei lügen sie. Die nächste ist Al-Haufu, Al-Jubnu, Al-Halef. Sie sind ängstlich, sie sind Angsthasen, sie sind Feiglinge. Und manchmal haben sie solche Angst, dass ihnen das Herz in die Hose rutscht, so richtig. Vor Angst. Die verlieren ihren Verstand, wenn sie Angst haben. Ganz besonders, wenn es sich um Dschihad handelt. Die Kuffar haben uns umzingelt, als die Kuffar Medina umzingelt haben. Die Munafikin haben große Angst. Wir reden nicht von dieser normalen Angst. Angst, die dich dazu bringt, dass du vorsichtig bist, dass du die Sache, die Situation gut überlegst, du hast dir alles gut durchdacht und so. Diese Art von Angst ist keine Angst in Wirklichkeit, sondern das ist du bist klug, Alhamdulillah, vorsichtig. Aber dass dich die Angst so bringt, dass du Allah also vergisst, wo Yasin Billah, das ist eine verbotene Art von Angst. Aywa. Und die nächste, also alle diese vier Eigenschaften, oder drei Afwan werden in einer Ayah erwähnt und noch eine wa kurhul muslimin wal khuruj an da'iratihim. Sie hassen Muslime in diesem Fall. Die Munafikin verabscheuen Muslime. Die verabscheuen Muslime. Heute habe ich so einen gesehen, irgend so ein Vorsitzender des Islamischen Rats in Deutschland. So ein, keine Ahnung wie der heißt. Mit so einem dieser Person mit diesen Heilstee-Bart. Der hat gesagt, ja, das ist so, das ist eine wahhabitische Übersetzung. Und er sagt, wir müssen uns das genau hingucken, wir sind dagegen, bla bla bla. Ich denke, wir schauen an, la haula la quwwata. Hätte die Regierung, die deutsche Regierung, hätte sie gesagt, wir begrüßen das Projekt. Wallahi, er würde sagen, wir begrüßen dieses Projekt. Aber wenn es irgendwas Umstrittenes ist, irgendwas, worüber die Leute diskutieren und streiten, was sagt er? Er sagt, ja, wir sind dagegen, das gefällt uns nicht und hin und her. Denkst du dir, la haula wa la quwwata illa billah. Aywa wa khuruj an da'iratihim. Und sie versuchen ständig den Kreis der Jama'a zu verlassen. Ständig. La haula wa la quwwata illa billah. Also alle diese Eigenschaft, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt und sagt, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Und sie schwören bei Allah, sie sind von euch. Sie sind welche von euch. Wa ma hum minkum. Sie gehören aber nicht zu euch. Sie, wallahi, wir sind auch Muslime. Wallahi, wir gehören auch zu euch. Wallahi, mein Vater war Hodja. Mein Opa war Haji. Das interessiert nicht dein Vater und dein Opa. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahi, wallahi, Allah bestätigt und sagt, wa ma hum minkum, sie sind nicht mit euch, sie sind nicht zu euch. La haula wa la quwwata illa billah. Walakinahum qawmun yafraqun, law yajiduna malja'an, aw magharatin, aw muddakhalan, lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Subhanallah, die haben nur Angst. Die haben Angst, euch ins Gesicht zu sagen, wir sind nicht mit euch. Wir glauben nicht an das, was ihr glaubt. Und diese Eigenschaft von Munafikin findet man nur dann, wenn Muslime stark sind. In unserer Zeit sind Munafikin nicht solche, dass sie Angst haben, wir sind nicht mit euch. Wir haben keine. Sie sagen offen, das, was ihr macht, ist wie, das macht jemand, ist falsch. Du kommst mit klaren Beweisen aus dem Koran, er verleugnet sie. Und sagt, nein, das ist nicht so. Mein Hodja hat das oder das gesagt. La hawla wa la quwwata illa billah. Und immer das Gleiche. Aber die Munafikin in der Zeit des Propheten Sallam, sie haben Angst gehabt, offen zu sagen, wir sind gegen euch. Ja? Wie Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Führer der Munafikin, was hat er gesagt? Sam min kelbek ya'kul. Ja? Ernähre deinen Hund, dass er dick und stark wird, dass er dich am Ende beißen wird. Ja? Dass er dich am Ende beißt. Über wen hat er das gesagt? Über den Propheten, über die Muhajiri. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Aber nicht offen, sondern er hat genuschelt. Einer der Sahaba, ein Kind, hat ihn gehört und hat sofort den Propheten erzählt. Subhanallah. Wenn man ihn fragt, hast du gesagt, so, Wallahi, der Kleine lügt, ich habe nicht gesagt. Er hat ja keine Angst vor Allah, um zu sagen Wallahi. Aber ein Mu'min sagt nie Wallahi. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. Wenn sie ein Versteck finden könnten oder eine Höhle, in die sie sich verstecken oder irgendein Loch, wo sie reinkriechen können, wie Mäuse oder Eidechsen, ja, würden sie sich verstecken, wenn sie Allah beschreibt sie so, Subhanallah. Wo finden wir diese Ayat? In welcher Sura? Die Sura Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Vorbereitung für den militärischen, wie sagt man das, Zug Richtung Tabuk. Denn militärisch haben sie sich vorbereitet, um eine Expedition zu machen, um gegen die Römer zu kämpfen. Die Römer sind aber nicht gekommen. Der Prophet hat auf sie lange gewartet, tagelang. Sie sind nicht gekommen. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber die Munafikin, sie sind nicht gegangen in diesen Kampf. Subhanallah. Sie sind nicht gegangen, weil sie Angst hatten. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Dann beschreibt sie Allah in einer anderen Aya. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Sie glauben, Sayha. Was ist Sayha? Ja? Schrei, ein Aufruf. Hey, was machst du da? Ein Munafik. Er glaubt. Er fühlt sich jedes Mal angesprochen. Alle diese negativen Ayat über Feiglinge, über Verräter, über Kuffar, ein Munafik fühlt sich ständig angesprochen und versucht immer den Mengen auszuweichen. Er kommt nicht in die Moschee. Er sagt, ich habe zu Hause gebetet, ich hatte zu tun. Er hat nicht gebetet, er lügt nur. Ja? Warum? Weil er hat Angst, dass die Leute nicht, dass die Muslime ihn nicht durchschauen. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber ein Mu'min hat dich zu verbergen. Aber ein Munafik hat Angst. Sie glauben, jeder Schrei und Aufruf ist gegen sie. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayo. Nächste Eigenschaft. Zuhuru ru'ab alayhim in der Zikr al-Qital fi ayatillah. Sie zeigen Angst, sobald das Wort Qital im Koran erwähnt wird. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das Wort Qital sehr, sehr oft im Koran. Und damit ist was? Ja? Der bewaffnete Kampf ist damit gemeint. Ja? Wenn wir sagen Kampf, ja, es kann viele Bedeutungen haben. Kampf gegen dich selbst, gegen deine Seele, gegen den verfluchten Shaitan, Kampf gegen die Munafikin, Kampf gegen die Gelüste, Kampf gegen Fassad. Ja? Versteht ihr, wie war das? Kampf. Qital. Oder Dschihad wird an erster Stelle im Koran. Und meistens bedeutet es was? Den bewaffneten Kampf. Ja? Wenn Qital im Koran erwähnt wird, oder in den Ayat, die Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten offenbart hat, ja? Sie bekommen fürchterliche Angst. Qital. Oh, Allah hat uns befohlen, dass wir kämpfen. Allah verpflichtet uns, in den Kampf zu ziehen. Allah verpflichtet uns, dass wir für die Waffen spenden, dass wir für das Militär rüsten. Sie haben ganz, ganz große Angst. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die Gläubigen sagen, wenn Allah nur eine Sura Ja? Offenbart hätte, oder wenn, nur, wenn Allah nur eine Sura offenbaren würde, ja? Der Prophet, was sagt er? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja? Kuffu aydiakum. Haltet euch von dem Kampf fern. Das war der Befehl Allahs in Mekka. Ja? Hände zurück. Kuffu aydiakum. Eure Hände zurück. Kein Kampf, keine Handgreiflichkeiten, nichts. Da aber, was willst du machen? Hast ja nicht die Möglichkeit. Ja? Und viele Muslime haben sich nur gehofft, dass irgendwas passiert. Ja? Die haben sich nur gehofft, wallahi. Als sie in Medina gekommen sind, haben sie sich überlegt, was könnte man machen? So, wir sind jetzt viele, alhamdulillah, wir sind jetzt stark und im Kampf, wir sind erfahrene Krieger, erfahrene Kämpfer, wir sind Quraysh. Ja? Und das sind Aus und Hazraj, ihre Vorväter. Sind große Krieger, wir sind Quraysh, die sind zwar viel mehr als wir, aber wenn es darauf ankommt, können wir unsere Kräfte messen. Ja? Und die Gläubigen sagen, wenn Allah nur eine Aya offenbaren würde. Ja? وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, ja? Wenn aber eine Sura offenbart wird, Muhkema, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Muhkema, was bedeutet Muhkema? Ja? Dessen Gesetze gelten. Muhkem sind die Ayat, dessen Gesetze gelten. Ja? Und Mutashabih sind Ayat, die unklar sind, die weniger klar sind, aus denen man nicht klar einen Hukm, ein Gesetz rausziehen kann. Wie zum Beispiel bestimmte Ayat, Verse über Propheten, ja? Und so weiter und so weiter. Barakallahu fikum. Ja? Oder zweideutige Ayat, oder zum Beispiel Alif Lam Mim, ja? Oder Alif Lam Ra. Das sind Ayat, aus denen man keinen wie sagt man das, Hukum ziehen kann, damit du dann jemanden, wie sagt man das, zwingen kannst, danach zu handeln. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Aber diese Ayat haben ihre Bedeutung. Dass wir sie nicht kennen, ist jetzt eine andere Sache, Alif Lam Mim. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Aywa. Und wenn eine rechtskräftige Sura offenbart wird, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Aywa, wa zukira fiha al-qital, und in dieser Sura wird der Krieg erwähnt, der bewaffnete Kampf erwähnt. Ra'ayta alladhina fi qulubihim marad yanzuruna ilayka nadhara al-maghshiy alayhi min al-maut. Siehst du die in dessen Herzen Krankheit ist? Sie schauen dich an, wie Leute, denen schon schwindelig geworden ist vor, also kurz vor dem Tod. Der Tod trifft gerade ein. Und ihm wird schwindelig, diese Todesagonie, ja. Er verdreht die Augen, wenn er hört, Qital, Jihad, wir gehen morgen Uhud, wir gehen morgen Esch, wir werden morgen den Kampf graben, die Kuffar sind unterwegs nach Medina, wir greifen morgen Haiber an, wir gehen nach Mekka, die Munafikin drehen ihre Augen und sagen, oh nein, das gibt's ja nicht. Warum? Weil sie Angst haben vor dem Qital, vor dem Kampf. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die nächste Eigenschaft von ihnen ist Al-Kathib. Al-Kathib, Lügen, das haben wir zur Khutba schon erwähnt. Ein Munafiker lügt ständig. La hawla wa la quwwata illa billah. Und wenn er etwas verspricht, er bricht sein Versprechen. Aywa. Wa khiyanatu al-amana. Und wenn man ihm etwas anvertraut, was tut er? Veruntreut es und missbraucht es. Die Amana, das Anvertraute. Gut. Und Allah beschreibt also in diesem Hadith, Ayatul Munafiki 3, Iza hadatha kadab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza i'tumina khan. Drei Eigenschaften sind von einem Heuchler. Wenn er redet, dann lügt er nur. Und wenn man ihm etwas anvertraut, dann tut er es veruntreuen. Und wenn er ein Versprechen gibt, dann bricht er es. Aywa, la hawla wa la quwwata illa billah. Und in einer anderen Aya, wa idha khasama fajr, und wenn er diskutiert, wenn er mit dir diskutiert, wenn er eine Debatte führt, dann ist er beleidigend, er beleidigt, er schimpft, und so weiter und so weiter. So sind die Munafiqin. Mussalam. Aywa. Nächste der Eigenschaften der Munafiqin. Und das habe ich auch heute gesehen bei einigen Munafikin im Fernsehen. Yu'ibuna al-amal as-salih. Wenn eine gute Tat gemacht wird, sie tun es ständig, wie sagt man das? Tadeln, darüber schlecht reden. Wenn jemand etwas Gutes macht, Bilalikum. Ja? Jetzt, ohne zum Beispiel, dass wir jetzt darüber reden, dass unsere Pflicht ist, ja, die Religion weiter zu verkünden. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns und wir folgen diesem Befehl und verkünden unsere Religion weiter. Auf eine schöne Art und Weise. Warum? Weil Allah das befehlt. Was ist der Beweis dafür? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ud'u ila sabili rabbik. Rufe zum Weg deines Herrn auf, dass du die Leute aufrufst. Komm. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana. Ja? Wajadilhum bilati hi ahsan. Ruf zum Weg deines Herrn auf. Ruf zu dem Weg Allahs. Ja? Bilati hi ahsan. Auf die schönste Art und Weise. Ja? Bil hikmati wal maw'izati al hasana. Auf eine weise Art. Ja? Auf eine weise Art. Auf eine Art, dass die Mauida, der Wa'ad, ja? Wie sagt man das, dass du ihn warst, dass du ihn erklärst, auf eine schönste Art und Weise. Und Alhamdulillah, wallahi, ehrlich gesagt, dem diese Idee in den Sinn gekommen ist, dass die Korane gedruckt werden auf Deutsch und dann verteilt werden, wallahi, das ist Hikmah, das ist Weisheit. Ja? Hikmah in welchem Sinne? Du kommst nicht mit dem Gesetz ins Konflikt. Ja? Äußerlich. Aber die werden schon irgendwas finden, weil so sind Kuffar. La'anahumullah. Ja? Erstens. Zweitens, die Muslime, die gucken, sie können absolut nichts dagegen sagen. Ja? Außer sie sind Munafikin, Heuchler, die sich als Muslime ausgeben. Ja? Jeder, sogar der größte Jahil. Ja? Es gibt viele Muslime mit Namen, sie sind Kuffar. Aber sie sind keine Munafikin. Wallahi, viele sogenannte Muslime, sie geben sich als Muslime aus. Aber Munafikin sind sie nicht. Warum? Weil sie Juhal sind, um Munafikin zu sein. Ja? Er ist ein Jahil. Sein Herz ist rein. Er ist offen. Er ist ehrlich. Aber er ist ein Jahil. Deswegen betet er andere Götter an. Und er weiß es überhaupt nicht. Deswegen betet er überhaupt nicht. Deswegen verleugnet er sehr viele Ayat. Aber er weiß gar nicht. Er glaubt, dass diese Ayat gar nicht im Koran sind. Er ist ein Jahil. Und deswegen, weil er Jahil ist, hat er begonnen, Schirk zu machen. Ja? Aber wenn er dich sieht, dass du auf die Straße rausgegangen bist, ja? Mit Brust nach vorne, Alhamdulillah, wie ein Soldat, und du verteilst Mushaf auf Deutsch, damit die Leute die Wahrheit lesen können. Er ist ein Jahil, aber ist ihm ehrlich. Wallahi, wenn er dich sieht, sein Herz wird wie ein Haus. Er ist stolz auf dich. Wallahi. Wir haben unzählige solche Leute gesehen. Er betet wahrscheinlich. Er hat nie gebetet. Er geht wahrscheinlich, er trinkt. Er lebt ein Leben eines Kafirs. Aber wie oft haben wir solche gesehen, auf ihn verstanden? Er kommt und sagt, Wallahi, Mashallah, ihr seid so super, ihr seid und so. Wenn du ihn fragst, was ist mit dir? Ja, aber ein Munafik, er gibt sich als der Klügste aus. Ja? Aber sobald jemand eine gute Tat macht, ein Munafik kommt und sagt, ja, die tun Korane verkaufen. Was glauben Sie, was Koran ist? Irgendwas Billiges, was man herschenken kann? Nein, Koran ist etwas Wertvolles. Aber du hast dich dran gewöhnt, den Koran zu verkaufen. Allahs Religion zu verkaufen. Mit Allahs Religion reich zu werden. Das hat der Prophet nicht gemacht. Und das ist Haram. Und das ist verboten. Ja? Wir verkaufen nicht Allahs Wörter, sondern wir bringen sie, wir geben sie. Ja? Als Gnade Allahs weiter an die Menschen. La hawla wa la quwwata illa billah. Du gibst Sadaka. Du hast nicht. Du hast nur wenig. Das ist 1 Euro. Gibst 1 Euro. Ein Monat gesagt, schau dir den an. Gib nur 1 Euro. Allah braucht nicht 1 Euro. Ja? Einer kommt, gibt 500. Der sagt, schau dir den an. Voll angeben von den Leuten. Und Munafik ist so. Ey, ständig, wenn jemand etwas macht, sie tun das ständig. Taten, dagegen sprechen. Und la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Naam. ويرضون ويسخطون لغضوظ أنفسهم und sie werden, sie freuen sich, ja, und sie werden böse wegen welchen Sachen? Wegen ihrem Anteil an dieser Dunya, ja? Wegen dieser Dunya, ein Munafik wird nur wegen Dunya Sachen, nur wegen materiellen Sachen wird er böse, wird er wütend, er wird zornig, er dreht durch, ja? Und nur materielle Sachen machen ihn glücklich. Aber er musste nicht. Der Prophet sallam, wann wurde er böse, alaihi salatu wassalam? Nur wenn jemand die Gesetze Allahs gebrochen hat. Nur wenn jemand mit den Grenzen Gottes gespielt hat. der die Grenzen der Scharia übertreten hat, dann wurde der Professor immer rot im Gesicht. Man hat ihm angemerkt, a.s.w., dass ihm das nicht gefällt. Wenn jemand eine Sünde offen gemacht hat, hat dem Professor immer das nicht gefallen. Wenn jemand versucht hat, den Muslimen die Sache zu erschweren, ja, hat dem Professor immer das wütend gemacht. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ja, was offen ist und offensichtlich und gleich, dann wurde der Professor immer rot im Gesicht. Ja, und man hat ihm angemerkt, dass er böse ist. Aber nicht wegen Dunya. Die Monastikin so, sind so. Wenn du ihm gibst, er ist froh, er ist mit dir, er ist Mashallah, ihr seid die. Wenn du ihm aber etwas, verwehrst, wenn du ihm etwas nicht gibst, palass. Die Freundschaft ist zu Ende, er ist böse auf dich, du bist der schlechte Mensch, den es gibt. Wie manche Frauen haben. Was für eine Sache. Du kannst dein ganzes Leben lang alles machen, was du willst. Einmal nicht, oh, du bist der schlechteste, von dem schlechtesten Vater und Mutter, den es gibt. Und der schlechteste Stamm. Aber den soll verziehen werden, inshallah und ta'ala. Möge Allah, denn er ist auch verziehen, wenn sie das machen, aus Eifersucht oder, Allah muss dann, und nicht nur das, hat der Professor mir gesagt, die meisten Bewohner im Feuer werden Frauen sein, wegen ihrer Unzufriedenheit. Das von Allah und ihr Rücken. Ayo. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنْهُ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. Und es gibt unter den Menschen, sie beleidigen dich, sondern sie Asbunallahu wa ni'mal wakil wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Und unter ihnen gibt es welche, sie tun dich erschießen. Nicht erniedrigen. Kritisieren, die dich wegen Sadaqat, wegen Sadaqat, wie du diese Sadaqat verteilst unter den Leuten. Wenn sie den Propheten kritisieren, was werden sie dann mit uns wohl machen? Wallahi, sie werden uns mit sofort ausliefern. An Amerikaner, an Russen, an Israel, an jeden werden sie uns ausliefern. Hauptsache, wir sind weg. Hauptsache, wir stören sie nicht. Hauptsache, wir machen ihnen das Geschäft nicht kaputt. Ja? Wegen solcher wie euch habe ich keine Kunden mehr. Möge Allah dir nie Kunden geben. Ja? Wenn wir der Grund sind, dass du keine Kunden bekommst. Wegen euch habe ich Probleme mit. Allah muss sagen, immer sind die Muslime schuld. Ja? Und manche kritisieren den Propheten wegen Sadaqat. Aywa, فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا. Hier ist ein Fehler, مِنْهَا fehlt da. إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Und wenn ihnen etwas davon gegeben hat, sie sind zufrieden. Wenn ihnen aber etwas nicht gegeben hat von dieser Dunya, إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Sie werden sofort wütend und böse und gehen. Sagen, hat mir nichts gegeben, wieso hat er mir nichts gegeben? Subhanallah. Ihr kennt ja die Geschichte von Ansar. Ansar, die Helfer des Propheten Salam, die Leute von Medina. Ja? Als der Prophet Salam, als sie Mekka erobert haben. Stimmt das? Danach haben sie sich, der Prophet Salam hat die ganze Kriegsbeute. Das waren hunderte, tausende von Kamelen. Das war Geld und Gold und all das hat er wem verteilt? An neue Konvertierte. Neue konvertierte Leute, die Islam erst angenommen haben. Ja? Und sogar manche Kuffar hat das gegeben, damit er sie zum Islam motiviert. So ist ein Kafir. Dunya ist sein Gott. Das Materielle ist seine Gottheit. Wenn er es bekommt, ist er froh. Wenn er nicht bekommt, dann ist er traurig. La haula wa la quwwata illa billah. Und die Ansar, einer hat gesagt, wir waren die ganze Zeit mit dem Propheten. 10 Jahre lang, wir sind mit dem Propheten. Nicht 10 Jahre, weniger. Ja? Die ganze Zeit, wir haben ihn unterstützt, haben mit ihm gekämpft und so und alles. Hat uns nichts gegeben. Nicht. Ja? Wir haben, der Prophet hat das gehört. Und hat sich sofort alle versammelt. Hat gesagt, oh Mashar Ansar, was habt ihr zu sagen? Keiner sagt ihm was. Was habt ihr zu sagen? Keiner sagt ihm was. Ja? Der Professor nämlich sagt, egal was ihr sagen wollt, ja, wart ihr nicht ein zerstrittenes Volk, dann bin ich gekommen und ihr wurdet eins. Wart ihr nicht Feinde, jetzt seid ihr Brüder. Wart ihr nicht auf Schirk, jetzt seid ihr Gläubige. Der Prophet ist zu euch gekommen. Ja. Wollt ihr nicht antworten auf das, was ich sage? Der Prophet will, dass sie ihm antworten, dass sie sich erleichtern, ja, dass sie Wie, keiner sagt was, keiner ist respektlos, um dem Propheten irgendwas zu sagen. Der Prophet sagt, ihr sollt, ihr könnt sagen, und wenn ihr sagt, dann habt ihr die Wahrheit gesprochen. Ja? Warst du, Mohammed, nicht der, den die Leute bekämpft haben, wir haben dir Unterstützung gegeben. Warst du nicht, Mohammed, der, dessen Volk in Rot geschmissen hat aus Mekka, wir haben dir Zuflucht gegeben. Warst du nicht der, den die Leute verleugnet haben, wir haben dir geglaubt, du bist zu uns gekommen. All das, wenn ihr das sagt, dann habt ihr die Wahrheit gesprochen. Aber oh, ihr Ansar, ihr seid Ansar, ihr seid die Helfer Allahs und Helfer des Propheten Salam. Seid ihr denn nicht damit zufrieden, dass die Leute mit der Dunya weggehen zu ihren Häusern und ihr kehrt mit euren Propheten zurück nach Hause? Und alle Ansar haben gesagt, Wallahi, wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Es ist diese Dunya, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, aber die Munafikin nicht. Wenn du ihn von Dunya nicht gibst, das war's. Krieg bricht aus. Allahu Akbar. Er ist sofort böse. Wenn du ihn gibst, er ist immer da, mashallah. Es gibt keinen Zweifel. Diese ganzen Munafikin, ich will diese ganzen Sekten und Jemaat und Parteien und Gruppierungen und keine Ahnung, was für Namen sie alle haben. Ja? Keine Ahnung, diese ganzen Verkürzungen. Ja, USB, CDF, KGB, keine Ahnung, diese ganzen Islam, ich rede von den islamischen Organisationen, nicht von den MJ Fulani, FJ. Okay. Ja? Wenn man denen für jeden Vortrag zahlen würde, 50 Euro pro Vortrag, Wallahi, nicht die Moschee, sondern der ganze Park wäre voll. Ich sag, komm, Vortrag, du bekommst 50 Euro. Ja? Komm, das. Wallahi, sie würden sich sofort anschließen. Komm, ich gebe dir 100 Euro, lass Bart wachsen. Sofort. Ohne Problem. Aber dass er das für Allah macht. Dass er sagt, Allah, ich nehme das Risiko auf mich. Für wen? Für Allah, subhanahu wa ta'ala. Ich weiß, mit Bart. Ja? Die Leute werden auf mich schauen wie einen Außerirdischen. Ja? Aber das ist doch egal. Ja? Wenn sie den Propheten hassen, dann sollen sie mich auch hassen. Allah. Ja? Wenn sie den Propheten hassen, dann sollen sie mich auch hassen. Ich will, dass sie mich hassen. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Allahumma istan, la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal munafiqun. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Die nächste Eigenschaft, das, was hier vor, wie jemand hat das gesagt, sie spotten über eine gute Tat. Ja? Sie spotten über die schwachen Muslime, sie verspotten sie, reißen Witze auf ihre Kosten, la hawla wa la quwwata illa billah. Zum Beispiel ein Muslim macht eine gute Tat, er hat nicht mehr, er hat keine andere Möglichkeit, außer so viel zu machen. Aber den Munafikin passt es nicht. Ja? Sie machen sich lustig darüber und reißen Witze, la hawla wa la quwwata illa billah. أيوة. الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ja? Und diejenigen, die Mu'minin, Mutawwi'in, die also gute Taten tun, ja, freiwillig, gute Taten machen sie verspotten sie. Über was? Wenn sie nicht mehr haben. Muslime kommen, wahre Mu'minin, er kommt und bringt so und so viel, er hat nicht mehr. Die machen Witze, schau dir hin, er kommt mit einer Handvoll Datteln. Was soll diese Datteln, eine Handvoll Datteln sein? Ja? Manche Sahaba kommen, bringen eine Dattel, subhanallah, eine Dattel. Die sagen, was ist hier mit einer Dattel, schau dir den an, peinlich, eine Dattel. So sind die Munafikin, subhanallah. Er selber gibt es überhaupt nicht. Und wenn er etwas gibt, wenn er etwas gibt, wieso macht er das? Show Habibi. Das alles, das muss dann überall aufgehängt werden. Er hat so und so viele Euro gegeben für die Moschee, Monat so und so, Monat so und so. Wenn du nicht deinen Namen schreibst an die Wand, er kommt sofort zu Imam und sagt, Hoja, was ist mit dir? Ich habe 500 Euro gegeben diesen Monat, wieso steht nicht mein Name auf der Liste? Und wohl mein Nachbar steht auf der Liste. Na, willst du mich beleidigen? Wallah, ich gehe an andere Moschee, andere Jemaah. Ich will nicht mehr in diese mit euch zu tun haben. Ja? Also. Ich mache das Video. La hawla wa la quwwata illa billah. Man hat die Kinder trauen sich nicht über Textil zu sprechen. Ja? Sonst, wenn sie sagen so, ich sollte lieber ruhig sein, sonst werde ich die Leute nicht schauen. Das ist sehr gefährlich. Ja. Deswegen sehr oft sehen wir Munafikin nicht über Tekfir reden. Oh, Tekfir ist eine gefährliche Sache, Tekfir. Warum? Hast du Angst, dass die Leute nicht erfahren, dass du ein Kafir bist? Ja? Du machst einen Vortrag über Tekfir, du bist ja nicht bescheuert. Wenn du das machst, die werden Leute sagen, oder der redet über sich selbst. Er beschreibt sich die ganze Zeit, der Kufriat, die er tagtäglich macht, sehen wir bei ihm jetzt. Hoja, wir suchen uns einen neuen Hoja, fristlos. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. So sind die Munafikin. Sie verbergen das Wissen. Ja? Die verbergen das Wissen. Die bösen Ulema, sie verbergen, damit die Leute nichts erfahren. Hauptsache, du zahlst monatlich schön. Ja? Und wenn du stirbst, werden wir dich einbuddeln. Ich werde dir über den Grab noch ein bisschen was sagen. Hey, wenn er dich fragt, wer ist dein Gott, dann sagst du Allah. Okay? Wenn er dich fragt, darauf geht nichts, mein Lieber. Aywa. Wallahi. So machen sie das. Das ist dieses, das nennen sie Telkin bei uns. Ja? Bei uns nennt man das Telkin. Telkin ist was ganz anderes. Ja? Das ist, Telkin ist in der arabischen Sprache was ganz anderes. Aber bei uns nennt man Telkin, wenn der Hoja über den Grab steht und mit dem Toten unten spricht und die Nasiha gibt, wie soll er machen, was soll er machen? Ja, ja, ja. In Bosnien, in Sanjak. Ganz Balkan, ja? Und gibt ihnen Anweisungen, wie er was machen. Und deswegen halte ich an Hoja fest. Ja? Und nur einfach dem Hoja folgen. Allah, ich habe euch die Geschichte erzählt. Das ist eine lustige Geschichte. Ja? Allah muss sagen. Ein Miskin, Miskin, Wallahi, Miskin im wahrsten Sinne des Wortes. Wallahi, jeder von euch, ja, der ein bisschen, also das Grundwissen hat im Islam, würde ihn also fertig machen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Allah muss sagen. Miskin, Imam, aber die, die hinter ihm beten in dieser Moschee, ja, sind alle schlimmer als er. Er kann wenigstens Surat al-Fatiha ohne Fehler lesen. Ja? Alle anderen können das nicht. Manche beten nie. Aber wenn Ramadan ist, ja, wenn Ramadan ist, dann ist die Moschee bummvoll. Ja? Wenn du die Leute anschaust, du denkst, wo bin ich hier, Allahu Akbar, auf einer Modeshow? Alle sind mit coolen Frisuren, Hugo Boss Anzüge, alles irgendwelche Mafiosos. Manche kommen sogar mit Pistolen. Hallo, hallo, hallo. Die aus unserem Land. Uninteressant. Und der arme Hodge ist gekommen und er weiß, dass die Leute nicht beten können. Ja? Aber die zahlen gut. Ja? Es ist noch Ramadan. Und es ist Großzügigkeit in Ramadan und der will sich in diesem Monat wieder sich reinwaschen oder keine Ahnung, er hat so viele Leute betrogen, la haula wa la quwwata illa billah. Ja? Er will von Hodja, wie halt von einem Priester. Du gehst zu Priester und sagst, Priester, ich habe gesündigt. Ich habe Beichte. Und der Hodja sagt, kein Problem, zahlst du Yasin, Zekia, zahlst du Bitter, zahlst du Sadaka, zahlst du das, alles checken wir für dich. Ja? Ja? Und der ist mit einem reinen Gewissen, er geht raus. Egal, wenn du mir was sagst, ich sage, pass auf, ich war bei Hodja und du kannst nicht sagen, ein Rückzug. Irgendwohin der Hodja kommt und sieht, die Leute sind totale Jehle. Und sagt ihnen, hör zu, diese Tarawih, Namas, also Tarawih Gebet, ja, ist wie eine Busfahrt. Ich bin der Fahrer vorne, ich bin der Chauffeur und ihr seid hinter mir, ihr braucht euch um nichts kümmern. Ich mache alles für euch, ich. Ja? Und es waren zwei Räume. In einem Raum vorne war der Hodja mit einem Teil der Jemaah und in anderen Raum, ja, war der Rest der Jemaah. Und man konnte, wenn der Hodja also gebetet hat, gelesen hat, was hat er gelesen? Wer war bei solchen Veranstaltungen dabei? Das ist nicht Tarawih Namaz. Das ist A'udhu Billah, es kulhu Allah, papp, runter. Ja? Was ist das für ein Gebet? Das ist wirklich unglaublich. Die Studenten, Wallahi, ein Student hat mir jetzt mit dieser islamischen Medrese bei uns unten gemacht. Er sagt, wir, als wir Medrese gemacht haben, ja? Wir wurden als Studenten in alle Dörfer verschickt, wer in welcher Moschee Tarawih betet. Ja? Er sagt, wir haben Wetten gemacht, wer als am schnellsten Tarawih betet, zusammen mit Yatsi, also mit Isha und mit Witr am Ende. Aywa. Immerhin, und dieser Hodjab, sie haben indische Kabel, also solche Lautsprecher haben sie verbunden nach vorne. Ja? Und wenn der Imam also vorne liest, können die in anderen Raum auch also hören, mithören, was gelesen ist. Ja? Und damit sieht man Allah rauf, runter. Ja? Also, Subhanallah, alles total Ajabe. Aber die Moschee ist voll. Unglaublich, Subhanallah. Wenn du ihn hier rufen würdest, was will er mit euch? Schau den an, schau den mit Afghani-Kleidung an. Der sieht aus wie ein Beduine. Solche Leute würde ich mich gar nicht abgeben. Ja? Subhanallah, Subhanallah. Aber das sind die Größten, das sind Opfer, wallahi, richtige Opfer. Richtige Miskine, Subhanallah. Ja? Wallahi, ich kenne einige Brüder hier, als Tommy Hilfiger getragen hat und Versace und so, haben die gar nicht gewusst, was das ist. Die haben wahrscheinlich keine Ahnung. A'udhu billah. Aber so ist ein Munafik. Er gibt das Einzige, womit er angeben kann, ist Dunya. Aber diese Dunya bedeutet uns nichts. Deswegen, was? Deswegen ist er bei uns wertlos. Dass seine Dunya bedeutet für uns gar nichts. Al-Muhim. Während der Hodja gebeten hat, diese Kabel ist irgendwas kaputt gegangen und so, und die hinten haben nicht gehört. Sie sind die ganze Zeit gesessen, haben geplaudert, geredet und es wurde immer lauter. Der Hodja ist von hinten reingekommen, na, und hat geschaut, die Leute sitzen, reden, haben sie, wie Subhanallah, wie ein Geheimhaus. Aber einer war da, er ist jetzt, mashallah, gut, hat langen Bart und so. Ich werde euch, dann werde ich euch mal zeigen, inshallah, da. Ja, er hat schon, wie sagt man das, gewusst, wo es lang geht. Ja? Er hat zum Hodja geguckt, der Hodja schaut, niemand betet, und er sagt, was ist Hodja, ist Autobus kaputt geworden? Ist dein Bus kaputt geworden, warum kommst du da hin? Allah weiß doch. Aywa. Wir erwähnen inshallah noch diese Eigenschaft und damit hören wir auf. Ja, ich hoffe inshallah nächstes Mal werden wir also ein bisschen schneller gehen. Nun die 40. Eigenschaft. Rida, wie Asafir al-Mawadi'a. Die sind zufrieden, auf erniedrigenden Plätzen oder auf niedrigen Positionen zu sein. Ja? Was ist damit gemeint, niedrige Positionen? Nicht in Dunya. In Dunya suchen sie die höchsten Positionen. Ja? Dass sie die niedrigsten Positionen wo haben? In, nein. In der Religion. Ja? Ihm ist egal, ob er im letzten Saf oder im ersten Saf bin. Ja? Ihm ist egal, ob er die Moschee, ob er als Erster in die Moschee kommt, wenn er kommt, und ob er als Letzter aus der Moschee rausgeht oder einer, der es kaum erwarten kann, rauszugehen und sich, was heißt, der Luft zu schnappen, sich eine Hand zu finden. Ja? Verstehst du mich, beide Kalafiten? Sie sind zufrieden, solche niedrigen Positionen zu haben im islamischen Sinne. Sie sind damit zufrieden, zum Beispiel nicht in den Dschihad zu gehen. Ja? Die höchste Position, wie der Prophet mir sagt, ja? Ist welche? Was ist der Kamelhocker des Islams? Die Spitze des Islams? Ja? Der Dschihad fi sabilillah. Der Dschihad fi sabilillah. Die Munafikin sind zufrieden damit, damit sie wo das Ganze, also das Gegenteil von dem sind, irgendwo versteckt. Mit denen, die also vom Gesetz, vom islamischen Gesetz aus, nicht in den Kampf gehen. Frauen, Kinder, Kranke, Alte, Behinderte, Krüppel und so weiter und so weiter. Die gehen nicht in den Kampf. Er ist zufrieden, mit solchen Leuten sich abzugeben. Ja? Subhanallah, was sagt der Sahabi, dessen Tauba in Surat al-Tauba erwähnt wird? Wie heißt er? Malik. Was sagt Kabi Malik? Er ist nicht absichtlich zu Hause geblieben, als der Prophet mit allen Sahabern in den Kampf gegangen ist. Ha? Er ist nicht absichtlich geblieben in Medina. Er ist geblieben, weil er unachtsam war. Er hat gesagt, inshallah, ich werde dich schon einholen, bis ich meine Pferde vorbereitet habe, bis ich meine Waffen vorbereitet habe. Ich habe noch etwas zu erledigen, inshallah, vielleicht werde ich sie einholen. Er war ein richtiger Mujahid. Und ein echter Mu'min. Aber dann, sie sind ganz weit weggegangen, er hat nicht erledigt das, was er erledigt wollte, und dann ist er in Medina geblieben. Was sagt er? Ja, er sagt, mich hat es fertig gemacht. Es hat mich richtig fertig gemacht. Ja, ich gehe in Medina auf die Straße und ich konnte niemanden sehen, außer die Männer, die wir als Munafikin gehalten haben, die wir für Nifak beschuldigt haben, für Heuchlerei, und nur solche Leute konnte ich sehen. Er hat sich gedacht, ja, klar, wie konnte dir das passieren, dass du mit der schlimmsten Sorte in Medina bleibst und nicht zusammen mit dem Propheten in den Kampf gehst? Alayhi salatu wassalam. So sind die Munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aywa, alladina la. أيوة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. Und wenn eine Sura offenbart wird, ja, dass die Leute, dass die Muslime an Allah glauben und dass sie in den Dschihad mit seinen Propheten gehen, dass sie in den Dschihad mit den Propheten gehen, استأذنك أولو الطول منهم. Die Reichen unter ihnen, die Munafikin, sie kommen und bitten sich um Erlaubnis, dass sie zu Hause bleiben. Ja, aber sie sind reich. Er sind nicht welche, er hat nichts. Im Gegenteil, der hat nichts, der kommt und sagt, bitte, Rasulullah, kannst du mir nicht irgendwas finden, jemand, der mich mitnimmt, oder ich gehe zu Fuß, wenigstens. Der Prophet hat nicht einmal Schuhe für ihn. Nicht einmal Bogen, nicht einmal nichts. Er muss weinend zurückbleiben, weil er nicht gehen kann. Subhanallah. Aber ein Munafik, er kommt, voll gestopft, hat Geld, hat alles. Ich kann nicht gehen. Wie soll ich meine Familie lassen und so was? Ich habe was zu erledigen, mir tut hier weh. Dies, das. Heuchler. La haule wa la quwwata illa billah. Ja? Aywa. Wa qalu dharna nakun ma'al qa'idin. Die sagen dir, erlaube uns, dass wir hier bleiben, also mit denen, die zu Hause bleiben, also die nicht in den Kampf ziehen. Aradu bi an yakunu ma'al khawarij. Sie sind zufrieden, dass sie zurückbleiben mit denen, die nicht in den Kampf ziehen. Radu bi an yakunu ma'al khawarij. Sie sind zufrieden damit. Wie kann ein Mu'min damit zufrieden sein? Der Prophet, alayhi salatu wassalam, verlässt, er hat auch Frau, er hat auch Kinder. Ja? Er lässt sie alle, weil Allah ihm befehlt, und geht, zieht in den Kampf, bewaffnet sich, und alle Mu'minin gehen mit ihm. Ja? Aber die Munafikin sind zufrieden, dass sie nicht in den Kampf gehen. Und diese Aya bleibt bis zu Yom al-Qiyamah. Der zufrieden ist. Ja? Der zufrieden ist, im Keller versteckt zu sitzen, ja? Im Keller versteckt zu sitzen, während seine Brüder sich organisieren oder organisiert haben, was? Ja? Ich erzähle nicht, ich rede nicht von den Muslimen zum Beispiel jetzt in Syrien. In vielen Städten in Syrien, die Muslime haben nicht einmal einen Steinschleuder, subhanallah. Ja? Und die müssen sich verstecken, sich und ihre Familien. Sie sind nicht organisiert. Sie haben gar nichts. Ja? Verstehen Sie mich, barakallahu fikum? Sie können nichts machen. Und die zweite Sache, sie sind nicht zufrieden mit ihrer Lage. Ja? Ein Mu'min beißt sich in die Hände und sagt, ja Rabbi, wie konnte mir das entgehen, dass ich mich nicht vorbereitet habe für diese Alawiten-Katalehumullah? Wie konnte mir das entgehen? Wir wussten, die Ulema haben gesagt, wer Bashar al-Assad ist. Die Ulema haben gesprochen, die wurden deswegen getötet, die wurden deswegen eingesperrt, aber wir haben nicht zugehört. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Radu bi an yakunu ma'al khawalik. Wa taba'a Allahu ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah hat ihre Herzen versiegelt, deswegen verstehen sie überhaupt nicht. Na? Deswegen verstehen sie überhaupt nicht. Na? Deswegen, Allahumma stan, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren حال ثم بسر عندنا تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم aber wir sind nicht die zufrieden sind, dass wir sagen, wir sind zufrieden hier in Wohlstand zu sitzen, dass wir alles haben, Kebab essen, Alhamdulillah, Pizza essen, Alhamdulillah, alles haben, Alhamdulillah, ja, und wir sind zufrieden damit, während die Brüder, unsere Brüder bluten und getötet werden und es schwer haben und hungern, ja, wenn du zufrieden damit bist, dass du es gut hast, während deine Brüder in der islamischen Welt es schwer haben, Wallahi, dann beschuldige dich selbst, dass du ein Heuchler bist, wa ja'lam billah. Deswegen, jedes Mal, wenn du isst oder etwas trinkst, leckere Speisen, Allah hat verboten, dass man das, was halal ist, verbietet. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn jemand kommt und sagt, es ist haram und du darfst nicht Kebab essen, es ist haram und so weiter und so weiter. Das ist haram, dass er das sagt. Das ist verboten, dass er das sagt. Ja? Das ist ja nicht barakallahu fikum. Aber jedes Mal, wenn du eine leckere Speise isst, dann erinnere dich an deinen Bruder. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Sei nicht von den Undankbaren. Ja? Allah verbietet dir nicht, dass du Eis isst. Aber wenn du ihn isst, dann denk an die Muslime, er wird sterben wahrscheinlich, er wird Eis nie probieren. Sag ich mal. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, die Munafikin sind so froh und so, mashallah, dass sie diese Dunya haben und dass sie Alhamdulillah und Wohlstand und hat alles. Na? So einer denkt nicht an die islamische Umma, niemals. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala aber dir diesen Wohlstand gegeben und er hat ihn dir gegeben, wer von uns hier in Wien hungert? Na? Wer hungert von uns? Nur die, die freiwillig fasten. Ja? Sonst niemand. Versteht ihr nicht, barakallahu? Er hungert also freiwillig, weil er will die Bade machen, inshallah ta'ala. Aber er hungert nicht, weil er nichts hat zu essen. Er hat mehr als genug. Keiner von uns könnte hier vor Hunger sterben, wie zum Beispiel in Somalien oder Äthiopien, die Muslime und in anderen Ländern. Pakistan zum Beispiel. Ja? Keiner von uns könnte, Allahu Alam, hier vor Hunger sterben. Ja? Subhanallah. Deswegen darf man nicht damit zufrieden sein, dass du sagst, Alhamdulillah, ich bin hier, was die dort machen, das ist ihre Sache, das ist nein, Allah. Ja? Das sagen nur die Munafikin. Du musst sagen, Allahu Akbar. Ja? Wäre ich nur mit meinen Brüdern zusammen. Meine Brüder. Und du musst auf die stolz sein. Und Wallahi, der nicht auf die stolz ist, der ist eine Kanalratte, der ist nichts wert. Wallahi, der nicht stolz ist auf diese Leute, ist eine Kanalratte. Das ist das Beste, wie sagt man das? Auszeichnung. Kanalratte, drei Sterne. auf die Schulter. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber wir sind stolz, Alhamdulillah. Und wir werden uns niemals von Muslimen, von irgendeinem Muslim, egal wo er lebt, ob er in New York lebt oder in Vietnam oder in den Philippinen, egal wo er lebt, wir werden niemals uns von unseren Brüdern loslassen. Wir sagen, es sind unsere Brüder, in Religion, und wir kommen mit den Propheten, alayhi salatu wassalam, gemeinsam, ja, mit den anderen Ahli Sunna, die den Propheten gefolgt sind, mit der Sunna. Wir kommen mit den Propheten gemeinsam, Tabarik, alayhi salatu wassalam, mit Allahs Erlaubnis ins Paradies, während alle anderen in Jahannam kommen. Ha? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billah. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. Sie sind zufrieden damit gewesen, nicht mit den Propheten in den Kampf zu ziehen. Sie sind damit zufrieden, zu Hause zu bleiben mit denen, die nicht in den Kampf ziehen. Deswegen hat Allah ihre Herzen versiegelt und sie verstehen überhaupt nichts. Deswegen darfst du niemals zufrieden sein, ja, dass du nicht mit den Brüdern bist. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wir hören hier auch, inshallah.